Rubrik Folk. Shirley Collins ist eine Folksängerin aus Großbritannien, der das seltene Kunststück gelungen ist, zwei Karrieren zu haben. Sie war in den 1960er und 70er Jahren als Folksängerin erfolgreich. Dann hat sie 2016 ein Comeback-Album veröffentlicht, das zu Recht sehr gefeiert wurde. Inzwischen gibt es schon ein weiteres Album der großen Dame des britischen Folk und außerdem sind vor kurzem die Lebenserinnerungen von Shirley Collins erschienen. America Over the Water heißt dieses Buch und das erzählt von einer Reise von Shirley Collins mit dem amerikanischen Musikforscher Alan Lomax. Ich möchte jetzt sprechen mit unserer Musikredakteurin Juliane Reil. Schönen guten Tag. Hallo. 1959 hat diese Reise stattgefunden. Es ging einfach mal rüber über den Atlantik. Das konnten sich ja damals auch gar nicht viele Leute leisten. Shirley Collins war damals 24 Jahre jung, Alan Lomax war 20 Jahre älter. Wie kam es dazu? Ja, in den 50er Jahren war Shirley Collins bereits ein aufstrebender Star der britischen Folkszene. Und Alan Lomax wiederum war ein gefeierter Liedsammler und Musiker, der in Europa Exil gefunden hatte. In seiner Heimat in den USA war während der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt worden, verfolgt worden. Deswegen hielt er sich in Europa auf. Und als er in London war, trafen er und Shirley Collins sich auf einer Party. Sie verliebten sich ineinander und sie lebten auch eine Zeit lang in wilder Ehe zusammen. Als Alan Lomax dann zurück in die USA gegangen ist, da lud er Shirley Collins ganz einfach ein, ihn auf dieser Reise durch den Süden der USA zu begleiten. Er wollte Folksongs aufnehmen, die bisher nur mündlich weitergegeben wurden. Und das war natürlich die Einladung zu einem unglaublichen Abenteuer. Und es ist eigentlich noch unglaublicher, dass 1959 eine junge, alleinstehende Frau aus der Arbeiterklasse sich auf dieses Abenteuer einlässt. Vor dem Hintergrund ist America Over the Water, was jetzt neu aufgelegt wurde, auch die Geschichte einer frühen weiblichen Emanzipation. Und diese Reise durch die Südstaaten wurde dann als The Southern Journey bekannt. Alan Lomax und Collins und Shirley Collins haben hier durchaus Neuland betreten, denn sie haben sich mit genuin amerikanischer Volksmusik beschäftigt, die Musik der Nachfahren der schwarzen Sklaven. Wen haben Lomax und Collins hier getroffen? Genau, also sie haben schwarze Musiker, aber auch weiße Musiker getroffen. In Mississippi zum Beispiel Frank McDowell, der auf den Baumwollfeldern gearbeitet hat und später noch als Bluesgitarrist berühmt wurde. Und ebenfalls in Mississippi haben sie auch Häftlinge des berüchtigten Gefängnisses Parchment Farm aufgenommen. Die Häftlinge haben Arbeiterlieder gesungen, während sie geschuftet haben. Und einer dieser Songs, Poor Lazarus, der ist auch relativ bekannt geworden. Der landete nämlich Jahre später auf dem Soundtrack zu Brother, Where Are Thou, der Film von den Coen Brothers. Shirley Collins, die beschreibt diese Begegnung mit diesen Musikern in einem warmen, humorvollen Ton. Der Bericht basiert auf Briefen, die sie nach Hause geschrieben hat an ihre Mutter und an ihre Schwester. Und da zeichnet sie wirklich ein sehr einfühlsames, lebendiges und teilweise erschütterndes Porträt eines Landes, das noch vor der Bürgerrechtsbewegung steht. Und es ist ganz einfach interessant, dass trotz dieser ganzen kulturellen Unterschiede, die diese junge Europäerin da in den USA erlebt, dass der Tenor des Buches ist, die verbindende Kraft ist die Musik. Das beste Beispiel dafür ist eine Begegnung mit Almeda Riddle in den Bergen von Arkansas. Diese Frau hat das Meer noch nie gesehen und trotzdem singt sie mit voller Überzeugung die britische Marineballade The Merry Golden Tree, so als ob sie den Ozean direkt vor sich sehen würde. Das beschreibt Shirley Collins ganz, ganz toll in dem Buch und das hat sie mir auch in einem Interview 2020 erzählt. Und damals hat sie mir auch berichtet, warum diese Begegnung mit Almeda Riddle aus anderen Gründen einfach sehr stark auf sie gewirkt hat. She was fascinating too, because she really loved the fact that I could sing. Sie war faszinierend. Sie liebte es, dass ich die Balladen kannte und singen konnte. Es gibt so viele Versionen von The Merry Golden Tree, die in England geläufig waren und die ich als 24-Jährige kannte. Wenn ich sie sang, war sie total fasziniert davon. Sie konnte es nicht fassen, dass diese Songs immer noch im Mutterland gesungen wurden. Und mit Mutterland meinte sie England. Das sagt Shirley Collins. Wir sprechen über das Buch America Over the Water, das jetzt neu aufgelegt wurde. Juliane Reil, dieses Buch ist ja als Autobiografie angekündigt. Erfahren wir denn jenseits der Reise durch den Süden Amerikas auch etwas über die Person Shirley Collins? Ja, das tun wir. Es sind nämlich immer wieder Kapitel eingestreut und da geht es dann um die Kindheit von Shirley Collins im englischen Hastings. Sie stammt, wie gesagt, aus der Arbeiterklasse. Die Familie ist arm, aber widerstandsfähig. Gesang spielt eine ganz große Rolle in dieser Familie. Und die Kindheit von Shirley Collins, die ist vor allen Dingen von den Eindrücken des Zweiten Weltkrieges geprägt. Sie erlebt Raketenangriffe, die Familie wird zweimal evakuiert. Und mit 18 Jahren geht Shirley Collins dann allein in die große Stadt, nach London. Das Folk Revival, das sie mitprägt, das wird kurz erwähnt. Aber dann ihre spätere Karriere, also dass sie wirklich aufsteigt zur führenden Folksängerin Englands, später auch der Verlust ihrer Stimme, all das ist dann Teil ihrer Memoiren All in the Downs von 2018. Und jetzt ist ja schon ein paar Mal, der Name Alan Lomax gefallen. Muss man vielleicht auch noch mal kurz einführen. Das ist ja einer der großen Musikforscher und Dokumentare gewesen in der Frühzeit der Tonaufzeichnung. Dass Shirley Collins hier überhaupt mit Alan Lomax gereist ist, das ist ja auch gar nicht so bekannt und irgendwie auch bemerkenswert. Ja, absolut bemerkenswert. Und es stimmt, es ist wenig bekannt. Deshalb ist dieses Buch so wichtig. Die beiden, die waren ein Leben lang befreundet, auch wenn die Romanze irgendwann geendet ist. Sie standen im regen Austausch. Und deswegen ist es auch merkwürdig, dass Alan Lomax in seiner Version der Geschichte, er hat nämlich auch ein Buch über diese Southern Journey geschrieben, Shirley Collins nur mit einem einzigen Satz würdigt. Er schreibt nämlich: Shirley Collins, the lovely English folk singer, die mit auf der Reise war. Das bemerkt Shirley Collins auch im Vorwort zu dieser Neuauflage und fragt verwundert, zu Recht, wie ich finde, mit auf der Reise, ist das alles? Das ist ein bisschen wenig für diesen Einsatz, den sie gezeigt hat. Sie hat ja vermittelt, sie hat aufgenommen, sie hat Kontakte hergestellt. Dieses Buch, America Over the Water, das macht wirklich deutlich, dass diese Southern Journey auch ihre Geschichte gewesen ist. Und es ist einfach ein Dokument einer bemerkenswerten Frau, einer außergewöhnlichen Musikerin und auch Forscherin. Und dieses Buch war 15 Jahre lang vergriffen. Jetzt ist es wieder erhältlich, America Over the Water von Shirley Collins. Kürzlich auf Englisch erschienen in einer Neuauflage bei White Rabbit Books. Und Sie können das Buch im Buchhandel auch bestellen oder als E-Book im Netz bekommen. Ich bedanke mich bei Juliane Reil. Vielen Dank.